Laut der südkoreanischen Internetzeitung Jaju Shibo beantragte die südkoreanische Staatsanwaltschaft am 12. September wegen Verdachts auf die Verletzung des Sicherheitsgesetzes 3 Jahre Haft und 3 Jahre Berufsverbot gegen Professor Kim Sang-il, einen USA-Koreaner, der einen Artikel über die Wiedervereinigung der Nation und die Geschichte der antijapanischen Bewegung geschrieben hatte.